WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Zunächst sind wir unter uns bis 17 Minuten nach 1 ungefähr. Dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute, wie immer dienstags. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf euch, eure Themen, eure Anrufe und ich bin gespannt jetzt auf Max. Max 21, der erste Gast heute Nacht. Hallo Max. Guten Tag, Domian. Ja, hallo. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Freue mich, dass du da bist. Willkommen. So, um was geht's denn, Max? Bei mir geht's darum, dass am 6. September letzten Jahres mich meine Ex verlassen hat. Damals war ich bei der Bundeswehr und sie hat mit der Begründung Schluss gemacht, dass sie frei sein will und dass ich zu unaktiv bin. Mhm. Und zu der Zeit war ich halt in der Grundausbildung und konnte nur am Wochenende nach Hause. Und aber immerhin, jedes Wochenende konntest du nach Hause. Mhm. Aber ich war halt ziemlich erschöpft vom Marschieren und ja, dem ganzen Zeugs. Und deswegen hat das nicht so geklappt. Und sie ist dann, war eine halt zweieinhalbjährige Beziehung. Ja. Und die ist dann während der Grundausbildung für 2 Wochen nach Italien geflogen. Mhm. Und danach, also davor war alles okay, sie war zwar unzufrieden, aber danach irgendwie von 0 auf 100 Schluss gemacht, blockiert, Kontakt weg. Mhm. Und das Problem, was ich habe, ist seitdem, ich komme nicht richtig drüber hinweg, würde ich schon fast sagen. Es bleibt mir im Kopf, ich verschwende meine Gedanken daran, ich träume davon. Ich bin immer, wenn ich beim Bahnhof bin, gucke ich, ob sie auch da ist, weil wir uns da öfter gesehen haben. Einfach nur, weil ich will sie sehen, aber ich will sie auch nicht sehen. Mhm. Und dann, wenn ich sie sehe, dann Herzrasen. Ich bin sofort wach, wenn ich müde bin. Mhm. Meine Beine zittern, auch wenn ich Sprecht rede. Ihr, wenn ihr euch zufällig seht irgendwo? Nee, sie hat den kompletten Kontakt abgebrochen. Nee, du sagst gerade, wenn du siehst, dann Herzrasen. Wenn ihr wenn ich sie nur sehe. Ja, genau. Wenn ihr euch seht irgendwo auf der Straße zufällig, sprecht ihr euch dann an? Nee. Sie guckt mich manchmal mit so einem Lächeln an, was sie auch schon mal gemacht hat, 2 Tage nach der Beziehung, als sie mich betrogen hat. Nicht betrogen hat, beziehungsweise sie 2 Tage nach der Beziehung ist sie in der Disco, hat sie mit jemand anderem rumgemacht und hat mich so angelächelt, so richtig böses Lächeln und so guckt sie mich an oder wütend oder weißt irgendwie du, ganz komisch. Weißt du, ob sie im Moment in einer festen Beziehung wieder ist? Ja, sie ist in einer Beziehung. Ist sie. Mhm. Ah, du kommst nicht drüber weg. Nee, ich bin auch der Meinung, beziehungsweise damals war ich der Meinung, die ist die eine fürs Leben. Meine Schwester hat mich neulich gefragt, sie hat gesagt, dass sie dachte, sie wäre das die eine fürs Leben. Mhm. Und die jetzige wäre es nicht. Und naja. Wie die jetzige wäre es nicht? Also ich bin zurzeit mit einem anderen Mädchen zusammen. Ach, du bist schon wieder mit jemand anderem zusammen? Ja, also nach einem halben Jahr bin ich dann mit der Neuen dann zusammengekommen. Aber wie kannst du das denn, wenn du innerlich noch gar nicht frei bist? Es ist schwer einerseits. Vielleicht würde ich sogar sagen, dass das in den vorigen Beziehungen immer waren, die anderen Ex-Freundinnen in meinem Kopf. Irgendwie ist die Liebe nie irgendwie weggegangen. Mhm. Sie ist halt. Ja, irgendwann hoffe ich schon, dass sie irgendwann dann doch wegging. Ja, nach sehr langer Zeit. War das denn bei der, über die wir jetzt reden, auch so, dass du, als du mit der vor 2,5 Jahren zusammengekommen bist, jetzt vor 3 Jahren, da auch noch an eine andere Frau zunächst gedacht hattest? Gedacht, also rückblickend, ja. Fehler analysiert und versucht zu korrigieren, besser zu machen. Also ich merke schon, es klappt immer so bei dir nach. Du kannst nicht so einen Cut machen. Ja, so, aber so hört sich bei den vorigen war es nicht so extrem, bei der hier ist es... dass ich will. Vielleicht, weil die größere Liebe für dich war und die tollere Zeit für euch beide. Weiß denn deine jetzige Freundin, dass du die andere immer noch im Kopf hast? Nee, weiß ich nicht. Und das hoffe ich, wird sie auch nicht erfahren. Was empfindest du denn für deine jetzige Freundin? ich würde schon sagen Liebe. Also es ist. Und wenn jetzt die Ex vor der Tür stünde und würde sagen, Max, ich möchte zu dir zurück, was dann? Oh Mann, ich würde erstmal ein ausführliches Gespräch führen. Ich betrüge niemanden, ich bin loyal und ich versuche zu meiner jetzigen Beziehung das Beste draus zu machen. Ist alles sehr schwer. Ich wäre erstmal komplett, glaube ich, zerstört. Also, das ist kein klares Bekenntnis zu der jetzigen Freundin. Ich würde klar bei meiner jetzigen Freundin bleiben. Ja? Ich würde nur die Situation nutzen, um ein ausführliches Gespräch zu führen mit meiner Ex-Freundin. Dieses hat ja auch nie stattgefunden. Ne? Es gab nie ein ausführliches, richtiges... Das ist so gemein. Das finde ich immer so richtig scheiße, wenn Leute verlassen und man nicht redet. Man kann also mit dem sie hatte beim Schluss machen, als sie mich im Regen stehen gelassen hat, hat für mich 10 Minuten geredet und sie meinte, es wäre eine Stunde gewesen, aber das war alles nur Palaver. Ja, sagst du, für sie war es wahrscheinlich ausschlaggebend. Was hat sie denn gesagt da? Essentielles. Das war so ein typisches, wir können ja Freunde bleiben, ich will frei sein, ich habe mich eingesperrt gefühlt, du warst mir nicht so aktiv. Okay, wenn jemand sagt, ich will frei sein, heißt das im Klartext, aber sowas von, ich liebe dich nicht mehr. Aber sie meinte noch in dem Gespräch, sie liebt mich noch. Ja, das ist Laber, vergiss es. Das ist so eine Schwätzerei ist das. Wenn jemand sagt, ich will die Freiheit haben und ich habe mich eingesperrt gefühlt, dann heißt das im Klartext, dass man weg will. Man klar, ihr wart 2,5 Jahre zusammen, da erlebt man viel miteinander und dann kommen einem solche Sätze auch noch über die Lippen, ich liebe dich noch, aber die hat dich geblockt, die will dich nicht mehr, Max. Die will dich nicht ja. mehr. Das ist ja auch okay. Ich bin ja kein böser Mensch. Ich wünsche dir das Beste. Nein, das musst du dir immer wieder einbläuen. Und du musst dir auch einbläuen, der üble Abgang. Das war ja alles nicht schön. Überhaupt nicht schön. Du musst dir diesen Abgang immer wieder einbläuen, damit du auf Abstand zu dieser Frau kommst. Ich sag dir das. Diesen Abgang. Bitte? Träume ich nachts. Ja. So schlimm fandest du es. Das verfolgt mich. Ja, klar. Und das sagt ja viel aus auch über diese Frau und über den Charakter dieser Frau. Und es sagt unendlich viel aus über eure Beziehung. Nämlich, dass die dir scheißegal. Ja, du warst für die scheißegal mittlerweile geworden. Auch wenn die so einen Satz. Traurigerweise. Auch wenn die dann noch so einen Satz sagt, vergiss es. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und hinten rauskommt, dass die mit dir nichts mehr zu tun haben will. Schreib dir die negativen Sachen auf den Zettel. Das hilft manchmal. Und guckst dir immer wieder an, wenn du anfängst, irgendwie melancholisch zu denken oder irgendwie an die schönen Zeiten zu denken. Die schönen Zeiten haben nichts mehr mit der jetzigen Zeit zu tun. Nichts. Das war damals, jetzt ist jetzt. Ich weiß. Das ist, glaube ich, auch so eine Lebenseinstellung von mir. Ich bin hundertprozentig loyal und ich erwarte das von einer Person, dass sie hundertprozentig zu einem steht. Und wenn sie dann von 0 auf 100 irgendwie Schluss macht, dann... Okay, Max, aber dann musst du jetzt auch hundertprozentig und loyal zu deiner jetzigen Beziehung stehen. Das tust du noch nicht wirklich. Du bist innerlich irgendwie noch ein bisschen bei der anderen. Und das ist nicht gut. Das ist auch ist auch irgendwie beleidigend für deine jetzige Freundin. Wenn ich deine Freundin wäre und ich würde das erfahren, wäre ich sehr sauer. Wäre ich enttäuscht, sagen wir es so. Ich weiß. Das heißt, du musst jetzt alle Geschütze auffahren innerlich und diese Illusion wirklich wegschießen, die du da noch in dir hast, bezogen auf die alte Beziehung. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe, um ehrlich zu sein. Ja, natürlich schaffst du das alleine. Was willst du? Willst du deshalb zum Psychologen gehen? Das war die Idee. Nein, Mensch. Man muss nicht wegen jedem Kram zum Psychologen gehen. Wirklich nicht. Das kann man auch alleine schaffen. Ich bin ja hier wirklich dabei, oft die Leute, denen das nahezulegen, wenn sie zu einem Psychologen gehen sollen. Aber in diesem Fall schaffst du das alleine. Solche Situationen hatte ich auch schon einige Male in meinem Leben, Max. Ich weiß auch, dass man durch die Hölle geht und dass es einem ganz weh tut und schwer fällt. Es ging ja auch ins Extreme. Das mit dem Zittern ist jetzt das kleinere Übel. Ich war da total zerstört und durfte die Waffe nicht mehr führen, weil es da, naja, du weißt wahrscheinlich, was ich hinaus wollte. Also es ist gut, aber das Thema ist ja, das ist vom Tisch, das Thema. Ja, denke ich aber schon, du bist in einer neuen Beziehung, da denkt man ja nicht mehr an Selbstmord, an Selbsttötung. Nee. Max, lass Vergangenheit Vergangenheit sein und konzentriere dich jetzt auf die Gegenwart. Diese Frau ist Geschichte. Diese dieses Mädel ist Geschichte für dein Leben. Die hat mit der Gegenwart nichts mehr zu tun. Buche sie ab. Ja, es ist Vergangenheit. Und wenn melancholische Gedanken aufkommen, wisch sie weg. Ich gebe dir aber trotzdem noch mal kurz meinen Psychologen. Das kann ja nicht schaden. Mhm. Ne, wenn du es möchtest, dann... Sehr freundlich. Ja, das mache ich gerne. Dann legst du bitte auf, Max, und der Frank, der ist heute bei mir in der, als Psychologe, der ruft dich gleich zurück. Sehr freundlich. Vielen Dank. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke gleichfalls. Tschüss, Max. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist die Monika. Die Monika ist 65. Guten Morgen, Monika. Ja, guten Morgen, Domian. Ich bin super aufgeregt. Ach, liebe Monika, wir schaukeln das schon. Sag doch mal, um was es geht. Ja, also, ich habe 98 einen Mann kennengelernt. Ja. Der ist auch dann ziemlich schnell bei mir geblieben und hatte dann 2 Jahre bei mir gewohnt. Mhm. Wir haben zusammen gelebt. Ja, ganz gut. Und dann irgendwie, ich weiß es nicht, ist irgendwas in mir kaputt gegangen, weil alles nicht so funktioniert hatte, was seine Arbeit betrifft und so weiter. Und da habe ich mich innerlich immer weiter so von ihm entfernt. Mhm. Und nach 2 Jahren hatten wir einen heftigen Streit. Und dann ist er ausgezogen und ich hatte so wie einen Stein vom Herzen. Es war wie befreit. Mhm. Und dann haben wir uns trotzdem immer noch telefoniert und dann haben wir uns immer nur an Wochenenden noch getroffen. Mhm. Und das heißt, wir hatten auch Sex und das musste dann immer so an dem Wochenende funktionieren quasi, weil wir uns ja sonst so eigentlich unter der Woche, wollte ich auch nicht, ich wollte einfach nicht. Und dann im Dezember hatten wir wieder einen Streit und da hatte ich dann 7 Wochen nichts von ihm gehört. Mhm. In welchem Dezember? Wir sind jetzt noch weit in der Vergangenheit. Letzten Dezember. Ah, letzten. Ach, diese Wochenendbeziehung ging dann quasi vom Jahre 2000 bis jetzt. Ungefähr, ja. Ja? Ja. Okay, Dezember, ja. Streit und dann? Und dann habe ich nichts gehört von ihm. Dann plötzlich rief er wieder an. Und naja, dann habe ich mich wieder drauf eingelassen. Was ich jetzt eigentlich sagen möchte, ist, dass ich eigentlich Mitleid mit ihm empfinde, weil er so sehr an mir hängt und gar nicht loslassen kann. Und ich eben vor 2 Wochen habe, also wir haben uns jetzt eine ganz, also seit Dezember haben wir uns nicht gesehen, nur gesprochen. Mhm. Und am Telefon habe ich immer ihm so vermittelt, was soll ich machen? Ich habe keine Liebe mehr für dich. Mhm. Und also du bist doch nicht mehr daran interessiert, mit ihm zu schlafen. Bitte? Du bist auch nicht mehr daran interessiert, mit ihm zu schlafen. Nein, nicht so wirklich. Okay. Nein. Mhm. Eher schon. Und, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe dann mich mit ihm getroffen und habe um ein Gespräch gebeten und habe ihm halt gesagt, also wir beide als Paar, nein. Mhm. Klare Ansage. Ich kann dir meine Freundschaft anbieten, aber und kann dir behilflich sein bei manchen Dingen. Ja. Weil er ist Amerikaner und er ist zwar schon ewig hier, aber mit manchen Behörden, Sachen und vielleicht Bewerbungen und so. Wie hat er darauf reagiert, auf dieses Angebot? Ja, er war eigentlich damit einverstanden. Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Oder? Ich finde es, ja, ich denke mir, okay, er hat jetzt gedacht, da gehe ich mal drauf ein. Vielleicht klappt es ja wieder. Okay, aber dann musst du ja, Monika, wirklich klare Grenzen jetzt. Du hast ja schon eine klare Ansage gemacht und dann musst du auch klare Grenzen zeigen. Und wenn er auch nur ein bisschen die zu überschreiten sich wagt, dann musst du sagen, stopp, nein, so war nicht die Vereinbarung. Ja, Domian, warte mal, die Verbindung ist so ein bisschen schlecht. Sag nochmal. Ich habe gesagt, du hast ja eine klare Ansage gemacht. Ja. Und wenn er jetzt die Grenzen überschreiten will wieder, dann musst du sagen, stopp, so nicht. Freundschaft ja, aber sonst möchte ich nichts weiter mehr haben zwischen uns beiden. Also könnte ich das so weiterführen, wenn er das so hinnehmen würde. Ja, wenn er es hinnimmt, akzeptiert und wenn er sich auch dran hält im Verhalten. Ja, er im Moment hält er sich noch dran. Ja. Nur, ich denke mir, das kippt auch irgendwann. Ja, aber dann musst du Konsequenzen ziehen. Dann musst du sagen, pass mal auf, Junge, einmal noch Ansage von mir. Und wenn du das dann immer noch nicht kapierst, dann auch keine Freundschaft mehr. So finde ich dein Verhalten fair. Du hast ihm eine Freundschaft angeboten. Und ja, jetzt kann er darauf eingehen oder nicht. Aber offensichtlich geht er ja erstmal drauf ein. Geht drauf ein und er ist auch ganz glücklich darüber. Ja. Und ich denke mir, er denkt sich dann halt, ach naja, irgendwann wird es schon wieder. Wird die Monika wieder weich? Genau. Ja, da musst du natürlich sagen, musst du natürlich streng sein. Dass der nicht den Eindruck hat, dass du so ein Zappelhansel bist, mit der man das so machen kann. Ja, das eigentlich bin ich das so ein bisschen. Habe ich schon oft bewiesen, aber ich bin irgendwie der weit entfernt von ihm innerlich. Mhm. Ja, aber das ist doch alles eine klare Begründung auch für dich, dass du die Grenze auf jeden Fall festziehst und auch gezogen lässt. Also wäre es vielleicht auch gut, ihm zu sagen, hör zu, bitte komm mir nicht zu nah. Ja, du könntest das vielleicht sogar nochmal unterstreichen ihm, dass du die Sorge hast, dass er dann nach einer gewissen Zeit wieder mehr will, aber du sagst nein, das ist die Bedingung. Das ist nochmal, ja, führ nochmal mit ihm ein Gespräch und sage, das ist meine klare Bedingung für einen weiteren Kontakt. Ja. Okay. Sprich es nochmal aus. Leg es nochmal auf den Tisch. Ja. Und ich glaube, da bist du auf der richtigen Seite. Und wenn er sich dann immer noch nicht dran hält, dann ist das wirklich eine Pfeife, sage ich dir. Er muss dich doch respektieren. Ja, er sagt zum Beispiel, okay, wenn ich mal Hilfe brauche, so was ein Mann halt so vielleicht mal für mich machen könnte, wäre er für mich da, ohne Hintergedanken. Na gut, das ist dein Wort. Also, zieh es mal so durch, Monika. Ja. Ja? Okay. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir machen noch ein bisschen Musik. Gleich kommt das WDR-Fernsehen dazu. So, meine Lieben, jetzt sind wir alle wieder vereint hier. Ich sage herzlich willkommen auch zu den Fernsehzuschauern. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine Riesenverspätung. Ich habe gestern es auch nicht richtig angesagt. 15 Minuten waren schon geplant und nun ist es noch ein bisschen später geworden. Wir bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr gewartet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Hier im Radio bei 1Live haben wir schon ein bisschen angefangen. Aber jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute am Dienstag. Und ihr könnt euch gerne melden unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine nächste Anruferin ist die Monika. Ja, hallo. Hallo Monika. 51, auch 51 Jahre alt. Genau, ja. Weswegen rufst du an? Willkommen zunächst mal. Hallo. ich habe ein großes Problem im Moment. Ich habe vor ein paar Wochen einen Mann übers Internet kennengelernt. Also zuerst mal, ich lebe gerade in Scheidung. Also im November ist meine Scheidung von meinem zweiten Mann. Mhm. Ich habe mich im Januar von ihm getrennt und lebe alleine. Habe seit 16 Jahren Parkinson. Mhm. Mit der Krankheit habe ich schwer zu kämpfen und lebe vom Sozialamt mehr oder weniger, kann nicht arbeiten. Mhm. Und leider auch noch unter Panikattacken. Und wie weit ist die Parkinson-Erkrankung denn schon fortgeschritten? Die ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Also ich bin von 5 Stadien, kann man sagen, im vierten Stadium laut der Ärzte. Bin aber trotzdem noch ganz gut dabei, sage ich mal so. Also die Schübe kommen halt mehrmals täglich, aber ich kann noch normal laufen, also wenn es mir gut geht und also noch ein bisschen was machen, sage ich mal so. Ja. Aber es ist halt alleine sehr schwer, alles zu bewältigen und Und Panikattacken noch. Panikattacken, also schon seit 6 Jahren und ich war schon in 2 Kliniken und krieg das einfach nicht in den Griff. Ich kann sehr schwer alleine sein. Deswegen ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich immer wieder versuche, eine Beziehung irgendwie zu führen. Jetzt hast du vor kurzer Zeit einen Mann im Internet kennengelernt. Genau. Er hat inseriert und ich habe halt ihn angeschrieben. Mhm. Er hat dann auch geantwortet. Also wir sind dann in Kontakt gekommen und ja, wir haben uns auch dann getroffen und als er ist zu mir gekommen, es war eigentlich alles wunderbar soweit. Hm, wie aber alt er ist hat mir Sachen verschwiegen, die er nicht in sein Inserat reingeschrieben hat. Er hat Sachen verschwiegen? Ja, er hat zum Beispiel mir verschwiegen, ich habe mich gewundert, dass er gesagt hat, er hat immer Zeit, zu mir zu kommen. Mhm. Da habe ich zuerst nichts gesagt, habe gedacht, naja gut, vielleicht hat er Urlaub oder so und irgendwann habe ich ihn dann darauf angesprochen und da hat er mir gestanden, dass er schon seit 2 Jahren arbeitslos ist. Mhm. Nur ist das ja keine Schande. Ja, ist eigentlich keine Schande, nee. Aber er hat dann auch mir das sehr schnell zu verstehen gegeben, dass er eigentlich gar keinen Bock hat zu arbeiten. Also, dass er irgendwie das sich schon an dieses Lotterleben, sag ich mal, gewöhnt hat. Mhm. Was ich auch nicht wusste, dass er noch zu Hause bei seiner Mutter wohnt und seinen Geschwistern. Wie alt ist er denn? Der wird 40. 40, mhm. Und da wohl sehr behütet ist und irgendwo ja total, also meiner Meinung nach ist er irgendwie schon zurückgeblieben in seiner Entwicklung dadurch, dass er wirklich zu Hause wohnt. War er noch nie weg von zu Hause? Angeblich ja, aber weil er, also er hat angeblich nie eine Freundin gehabt, also ich wäre die Erste. Mhm. Er hat mir dann auch gestanden, dass er viel zu ins Bordell gegangen ist, was mich natürlich erst ziemlich geschockt hat. Mhm. Hat mir aber gesagt, dass er das nicht mehr macht und dass er seitdem er mich jetzt kennt auch das nicht mehr machen wird. Mhm. Ich habe ihm geglaubt, ich war irgendwie total trotzdem hin und weg von ihm, irgendwie, weil er ist ein unheimlich zärtlicher Mann und es hat mir in meiner Ehe, in meiner zweiten Ehe sehr gefehlt. Also es gab schon Intimitäten zwischen euch beiden? Jein, das ist das nächste Problem. Es klappt nicht. Es hat nicht geklappt. Warum? Also ich habe dann wirklich so Bedenken gehabt, ob er vielleicht nur bei diesen leichten Mädchen das kann. Ach so. Das habe ich ihm auch so, so unterbreitet, ob er da irgendwie wohl irgendwie ein Problem hat, mit einer normalen Frau, sag ich mal, zu schlafen. Gut, das ist jetzt vage interpretiert, ne? Man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Was hat er denn darauf gesagt? Er hat halt immer gesagt, entweder er ist müde, er hat Kopfschmerzen von der Zugfahrt hierher, also zu mir. Wie oft habt ihr euch denn jetzt schon getroffen? Fünfmal insgesamt. So, er hat also auch bei mir übernachtet und hat sich hier bei mir total wohlgefühlt. Aber immer wieder hat ihn zurückgezogen, da habe ich mich immer gewundert, weil er ist bei mir dann immer richtig aufgeblüht, wenn er hier war, weil er ist immer... Wenn er zuerst zu mir gekommen ist, war er total verstört, hat immer so ganz verstört geguckt und dann bei mir ist er total aufgeblüht, war ein ganz anderer Mensch, kannst du sagen. Aber er wollte schnell wieder zurück. Ja, er hat immer wieder auf sein Handy dann geguckt und da habe ich gesagt, was guckst du schon wieder auf dein Handy? Ah ja, mein Bruder hat geschrieben und so und da hat er immer, wollte er dann auf einmal wieder zurückfahren. Mhm. Und da habe ich gesagt, warum willst du schon wieder zurückfahren? Das ist doch alles... Weil er hat immer gesagt, es wäre so schön bei mir und so. Du hast die Familie aber noch nicht kennengelernt. Nein. Weißt du, ob seine Mutter weiß, dass es dich gibt? Die wissen das wohl schon, aber ich habe jetzt auch schon gemerkt, er fühlt sich von mir irgendwie jetzt ein bisschen, also er fühlt sich von mir unter Druck gesetzt, weil ich gesagt habe, dass ich das nicht akzeptieren kann, dass er nicht arbeitet. Mhm. Dass wenn er mit mir eine Zukunft haben will, dass er schon was tun muss dafür. Ja, vielleicht tut er ja was und er findet einfach keine Arbeit, wie so viele andere Menschen auch. Ja, das ist halt das Nächste. Also ich habe ihn jetzt mehr oder weniger auch schon geguckt. Also er schläft morgens unheimlich lange. Also er kann ja dort zu Hause ausschlafen, solange er will. Da kümmert sich keiner drum, ob er wirklich aufsteht und mal ein bisschen nach Arbeit guckt. Ich glaube ihm irgendwie nicht so ganz, dass er sich wirklich bemüht um Arbeit. Er sagt zwar, aber... Ich habe so das Gefühl, dass er, weil er hat gesagt, wenn er eine Bewerbung am Tag schreibt oder so, das müsste genügen. Mhm. Und also ich sage ganz ehrlich, wenn ich Arbeit haben will, so dann würde ich mich da mehr reinhängen. Ich will dir mal ein Gefühl von meiner Seite aus sagen, was euch anbelangt. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Konstellation. Ich auch nicht. Irgendwie sind da so viele Ungereimtheiten und natürlich kannst du den auch nicht so gleich unter nach so kurzer Zeit unter Druck setzen. Und das kann natürlich sein, dass der sich da beengt fühlt oder bevormundet fühlt. Genau, ja. Dann hört sich das auch an, dass da viele, viele Probleme innewohnen, dass er quasi vielleicht ein Muttersöhnchen ist oder sich betüfteln lässt von zu Hause. Wenn er mit, wenn er noch so eine nahe Bindung ist und er zu Hause wohnt, das klingt alles nicht so gut. Das klingt so, als wären da schon viele, viele Sachen vorprogrammiert an Problemen zwischen euch beiden. Hinzu, da kommt das Sexuelle noch. Aber, aber man weiß es nicht, woran es liegt. Du hast deine These, aber es kann noch was ganz anderes sein. Hat er denn was zu der Sexualität gesagt, was er glaubt, woran das liegt? Wie gesagt, er schiebt dann halt immer vor, dass er müde war. Naja, aber abgesehen von der Müdigkeit. Tiefe Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Aber ich merke, er stellt sich wirklich an, als hätte er noch nie mit einer Frau Sex gehabt, sag ich ganz ehrlich. Vielleicht hat er es ja noch. Gesagt, er muss, wenn er ins Bordell gegangen ist und hat Geld dafür bezahlt, wie es dann war. Vielleicht hat er ja noch nie Sex mit einer Frau gehabt. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt er das mit dem Bordell nur, um nicht bei dir dazustehen als 40-jähriger Mann, der null Erfahrung hat. Kann sein, aber er hat immer wieder davon erzählt und auch gelacht dabei, als hätte es ihm gefallen. Ich weiß, ich kann es nicht genau sagen. Aber es ist jetzt so jetzt, dass ich mich heute wirklich mehr oder weniger von ihm getrennt habe. Also ich habe ihm, er hat jetzt auch seit gestern sein Handy ausgeschaltet, und also war für mich nicht mehr erreichbar. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das genauso und habe das auch heute so gemacht. Und das hat er wohl zum Anlass genommen, wieder eine neue Anzeige zu schalten, dass er jetzt wieder eine Frau sucht. Und das hat mich natürlich etwas umgehauen, ja. Aber du hast dich doch von ihm getrennt, sagst du. Ja, gut. Hast aber du ihm das, Moment. Er hat gesagt, ich werde die Frau seines Lebens. Okay, ja, gut, das sind so Sprüche. Das kann man am Anfang nach so kurzer Zeit, kann man das gar nicht sagen. Ja, ich weiß das eigentlich nicht. Aber du hast definitiv zu ihm gesagt, ich möchte den Kontakt abbrechen. Nee, das habe ich so definitiv nicht gesagt. Ich habe einfach habe ihn auch anrufen lassen heute und bin nicht dran gegangen, nur dass er mal sieht, wie das ist, wenn jemand ständig, also wenn ich ihn erreichen will und er ist für mich nicht erreichbar, dass er halt einfach mal sieht, wie das ist, weil ich weiß, dass er extra nicht ans Telefon gegangen ist. Okay, aber du hast es nicht ausgesprochen, dass du dich getrennt hast von ihm. Weil du das, das heißt, aber irgendwie scheint er es zu kapieren, sonst hätte er nicht die neue Anzeige geschaltet. Ja. Monika, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das ist nichts. Ich auch nicht. Ich glaube, es ist nichts. Genau. Lass die Finger davon. Weil ich halt diese Panikattacken habe. Ich merke halt, wenn jemand bei mir ist, ist es besser. Mhm. Ich weiß, ich sollte es nicht davon abhängig machen, mir einen Mann ins Haus zu holen. Nein, da musst du dir wirklich an die eigene Nase fassen. Ja, du kannst nicht einfach nur, weil du nicht alleine sein kannst, irgendwie einen Mann suchen. Da musst du mit dir selbst dich beschäftigen und du musst zu Therapeuten gehen und weiß ich was alles machen. Aber das darf nicht der Grund sein, dass du dich auf eine Beziehung einlässt, nur weil du nicht alleine sein kannst. Ja, um Gottes Willen, nein. Ja. Bist du denn in einer guten therapeutischen Behandlung? Nein, gar nicht. So, dann kriegst du jetzt erstmal eine gute Beratung von meinem Psychologen, toll, wie, was du vielleicht machen solltest. Ja. Und dann ergibt sich das unter Umständen mit den Männern von ganz alleine, dass es vielleicht auch andere Konstellationen sind, die sich da anziehen. Genau. Liebe Monika, du legst bitte auf und der Frank ruft dich gleich an, unser Psychologe. Super, danke schön. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss, ciao. 0800 220 5050. An dieser Stelle der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Fußball, worauf ich mich natürlich sehr freue, als Nicht-Fußballkenner. Aber ich möchte gerne mit euch, warum nicht, mich mit euch über das Thema Fußball unterhalten. Ich will mit Hooligans sprechen, ich will mit Ultras reden, ich will mit Männern oder auch Frauen reden, die sagen, Fußball ist absolut mein Leben. Es gibt an allererster Stelle nur Fußball, dann kommt vielleicht eine ganze Weile nichts und dann kommt meine Frau und Auto oder was auch immer. Ich möchte mit Ehefrauen sprechen, die genau so einen Mann haben. Wie ist das mit so einem Fußballverrückten verheiratet zu sein? Thema Fußball und Geld. Findet ihr, dass die Spieler zu hoch bezahlt sind? Thema Fußball und Homosexualität. Warum traut sich kein prominenter Spieler zu outen, als Homosexueller oder als Bisexueller. Und ich möchte mit richtig ausgemachten Fußballhassern sprechen. warum auch immer sie das sind. Also Thema Fußball morgen, ihr könnt euch gerne wie immer per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet oder gerne auch dann während der Sendung. Thema Fußball, morgen bei uns, Thema offen, heute bei uns und hier ist der Thomas. Thomas ist 52, hallo Thomas. Hallo Jürgen. Thomas, um was geht's? Ja, komische Geschichte. Ich habe einen Schaden an meinem Smart, einen Glasschaden, und habe bei Carglass angerufen und wurde dann sehr nett verbunden mit einer Frau Tischhäuser, die die scheinbar zu kennen mag, also die dir auch einen schönen Gruß gesagt hat, nehme ich an. Und so bin ich bei dir in der Sendung gelandet. Das habe ich. Okay, das vertiefen wir jetzt mal nicht so. Was ist denn dein Thema? Das ja, ich habe eine sehr seltene Erkrankung. Die heißt Klinefelder Syndrom 48 3 XY. Ja, was steckt denn dahinter, Thomas? Ich wohne hier im Saarland. Ich bin der Einzige mit dieser Erkrankung. Deutschlandweit gibt es so circa 20, schätzt man. Mhm. Ich bin der Deutschen Klinefelder Syndromvereinigung angehörig und habe so etwas Gedankenaustausch, aber da ich der Einzige bin hier im Saarland, habe ich das eben hier nicht. Erzähl mir doch mal ein wenig über diese Erkrankung. Wie macht sich diese Erkrankung bei dir bemerkbar? Ja, also die wurde festgestellt bei der Bundeswehr. Da war ich im Krankenhaus in Koblenz, BWZK. Die haben das festgestellt. Das äußert sich, das sieht man äußerlich an kleinen Hoden. Die sind nur erbsengroß. Dann die Größe von 2 Meter. Das ist prägend, lange Arme, lange Beine. Dann, der Körper produziert kein Testosteron. Moment mal, ich wiederhole. Kleine Hoden und ganz lange Arme? Ja, Ist das bei dir so? Ja. Also die Arme sind besonders lang gewachsen? Ja. Die Beine auch? Genau, Oberkörper ist normal. Mhm. Dann, wie gesagt, diese Testosteronproduktion ist vermindert oder gar nicht vorhanden. Mhm. Ich muss jeden Tag 62,5 Milligramm Testosteron zuführen, mhm. künstliches Testosteron, mhm. das natürlich sehr viele Nebenwirkungen hat. Zum Beispiel? Wie schwere Akne, mhm. dann die Herzrhythmusstörungen, ja. schwerste Depressionen. Ja. Dann Panikattacken und so weiter. Wenn du dieses Testosteron künstlich nicht nehmen würdest, zugefügt bekämst, was wäre dann? Ja, dann würde ich irgendwie sterben. Also mhm. Da die Leute sowieso nicht so alt werden, auch mit dem Testosteron, würde ich halt früher sterben. Dann würde, wie gesagt, bekäme ich Herzrasen oder bis zum Tod halt. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Seit der Geburt. Also festgestellt wurde es beim Bund mit 21. Mhm. Mit 47 erfolgte es die eigentliche Behandlung, also viel zu spät. Das heißt, die Diagnose wurde auch erst da gestellt? Nein, die Diagnose wurde beim Bund gestellt. Bloß hier im Saarland, wie gesagt, da gibt's nur die Homburger Uniklinik. Da gab's einfach keine Fachkompetenz, mhm. keine Ärzte, die sich damit auskannten. Das heißt, all die vielen, vielen Jahre vorher bist du auch gar nicht behandelt worden? Nein, da hatte ich immer wieder so kleine, sagen wir mal, ich war nie so richtig gesund, hatte immer so kleine Erkrankungen, war viel im Krankenhaus. Mich wundert, dass der Bund dich dann überhaupt genommen hat. Ja, das wundert mich auch. Und die haben mich noch nicht mal freigestellt, als ich die Diagnose bekam. Mhm. Das wurde ja 1969 von dem Harry Klinefelder, hieß der, entdeckt. Und das 48er, das ich habe, das wurde 79 oder so entdeckt. Ich war 81 beim Bund. Hast du denn, Thomas, damals schon auch diese äußeren Merkmale gehabt, die besonders langen Arme zum Beispiel? Ja. Ja. Also ich war immer der Größte. Ja. Der Größte musste auch beim Bund, auch in der Formalausbildung, immer vorne marschieren. Jetzt bist du 52 Jahre alt. Ja. Gibt es eine Lebenserwartung, eine... Ja, das weiß niemand so genau. Mir wurde gesagt, dass ich maximal 55 Jahre alt werde. Aber darüber gibt es, weil es halt so wenige gibt. Die meisten sterben ja mhm. schon mit 20 bis 25 Jahren. Also in dem Zeitraum. Außer dem Testosteron, was machst du denn noch? Welche Medikamente bekommst du? Also starkes Morphium als Pflaster. Mhm. 70 Mikrogramm gibt das ab pro Stunde. Also Morphium bekommt man, wenn man starke Schmerzen hat. Wo hast du denn die starken Schmerzen? Also ich habe eine schwere Skoliose im Rücken, alle Wirbel kaputt, alle Bandscheiben draußen. Ach du je. Dann überall in den ganzen Gelenken Arthrose, schwere Arthrose. Links habe ich ein künstliches Kniegelenk. Dann habe ich Herzprobleme. Also das klingt wirklich nach einer sehr schweren Erkrankung. Ja. Und durch die Vergabe von Testosteron wird es dann alles irgendwie noch schlimmer. Noch schlimmer, und wenn ich es nicht nehme, das ist ja das... Spielst du mit deinem Leben. Ja, genau. Und wie gesagt, wenn ich es nicht nehme, dann kommen noch heftigere Depressionen mit dazu, weil der Körper unausgeglichen ist. Thomas, lebst du in einer Beziehung? Nein, also eine Beziehung könnte ich mir nicht leisten, weil das mit dem Sexuellen auch nicht funktioniert, wegen den vielen Tabletten, die ich nehme. Verstehe. Wegen dem Morphium. Ja. Wie war das denn früher, als du ein jüngerer Mann warst? Hattest du da mal Beziehungen? Ging das da? Ja, da ging es. Aber ich habe mich immer gewundert, dass die Standfestigkeit nie so war wie bei normalen Männern. Habe ich mich immer gewundert und wusste nicht, wenn man nicht weiß, was im eigenen Körper passiert. Hattest du denn mal eine längere Beziehung? Ja, schon. Also die längste war 7,5 Jahre. Ja. Und aber... Kinder? Hast du Kinder? Nein, ich bin zeugungsunfähig durch die Erkrankung. Ich hätte so gerne Kinder gehabt. Mhm. 4 Stück wollte ich immer haben. Mhm. Also 2 Jungen, 2 Mädchen. Aber wurde mir leider von Gott vergönnt. Das hattest du dir schon so ausgedacht. So die Geschlechtsaufteilung. 2 Jungen. Ja, genau. Also wie gesagt, diese Erkrankung, wenn ich nur adäquat betreut werden könnte... Hier gibt es zwar einen Arzt, der war auch schon im Fernsehen präsent, der Dr. Frank heißt, der ist Privatdozent, aber der hat immer nur 5 Minuten Zeit für mich und ich müsste intensivst medizinisch betreut werden. Ja, wir können jetzt keine Aussage über die Qualitäten von diesem Dr. Frank machen, vielleicht macht er seine Arbeit so ordentlich und hat einfach zu viel Publikum. Ja, deswegen wollen wir ihn gar nicht beurteilen, vielleicht ist es auch ein hervorragender Arzt und das können wir hier nicht klarstellen. Aber ich verstehe deinen Anruf auch als Hilferuf. Ist das so? Ja, genau. Ich habe schon versucht, bei Focus einen Artikel zu schreiben oder... Thomas, bitte sage nochmal den Namen dieser Erkrankung. Also Klinefelter-Syndrom ist die Grunderkrankung und ich habe eine Sonderform, die heißt 483X1Y. Gut, das ist jetzt eine sehr spezifische Information, aber die ist wichtig für die Leute, die jetzt vielleicht aufhören. Du suchst, egal wo, in Deutschland eine gute medizinische Betreuung für diese spezifische Erkrankung. Ja, ich habe Kontakt noch zu Münster, aber das ist zu weit. Mit meinen Schmerzen kann ich nicht so lange reisen. Du lebst im Saarland, sagst du? Im Saarland, ja. Das heißt also, der Bereich im Großraum Saarland, Südwestdeutschland, eventuell auch Süddeutschland wäre noch okay. Ja, also Nordrhein-Westfalen, wo du herkommst, ist schon zu weit. Münster liegt ja in Nordrhein-Westfalen. Okay. Dann Freiburg gibt es noch eine Uni, die kennen sich auch aus, ist auch zu weit. Oh, dann wird es natürlich schwierig. Und das sind die 2 einzigsten. Dann wird es natürlich schwierig, weil meistens Koryphäen bei solchen besonderen Erkrankungen sind an den Universitätskliniken. Ja, das ist es. Aber hier in Homburg, komischerweise, gibt es niemanden. Mhm. Die kennen sich ansatzweise nicht mal aus. Ich bin total fehlbehandelt worden dort. Mhm. Thomas, wir können mal den Versuch jetzt machen, also dass ich das Publikum frage, alle, die jetzt Informierten haben, jetzt aufmerksam zuhören können. Wer ein Angebot hat oder eine Idee hat, wie du relativ nah an deiner Heimat behandelt werden könntest, gut behandelt werden könntest, bitte mailt uns, bitte schickt es uns und wir stellen den Kontakt dann zu Thomas her. Das wäre super. Domian, wie gesagt, dass ich dich an der Strippe habe, das ist ein Wunder. Ich bin so von dir begeistert. Thomas, wie gesagt, als Mensch, als Zuhörer, Du bist einzigartig. Thomas, ich danke dir sehr für die freundlichen Worte. Aber ich bitte dich auch nicht enttäuscht zu sein, wenn es jetzt nicht so klappt. Ja, wie gesagt. Wir fragen unser Publikum jetzt hiermit. Ja, und wir hoffen, dass etwas bei rumkommt. Mhm. Oftmals kommen gute Sachen dabei rum, aber manchmal halt auch nicht. Wir versuchen es halt. Ja, super, Domian. Und dann melden wir uns bei dir. Jürgen, wenn ich noch eine Autogrammkarte von dir sehr haben gerne. Könnte. Sehr gerne. Das machen wir. Dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Super. Lieber Thomas. Ich bedanke mich und wünsche dir noch eine schöne Nacht. Ja, das wünsche ich dir von Herzen auch, lieber Thomas. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist die Franzi, 22. Guten Morgen, Franzi. Hallo, Domian. Hallo, Franzi. Ja. Ja. Über was reden wir? Ja, mein Thema ist mein Freund und ich. Mhm. Ja, ich wollte da mal ein bisschen so von unserer jetzigen Erfolgsgeschichte erzählen. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Kennengelernt haben wir uns 2011. Zusammen sind wir seit 2012. Ja, schon ganz gut. Ja. Ja, und eine Erfolgsgeschichte. Naja, es geht so langsam Richtung ein bisschen Erfolg. Als wir uns kennengelernt haben, das lief erstmal so das erste halbe Jahr ganz gut und dann ging das ganz, ganz doll bergab. Ich habe angefangen, bei meinem Partner damals in einer Wohnung, in seiner eigenen zu wohnen. Mhm. Und zu dieser Zeit haben die Eltern von ihm, seine leiblichen Eltern, auf seinen Namen bestellt, wovon er eben noch nicht so viel wusste. Und da sind eben 10.000 Euro zusammengekommen. Ach. Das heißt, die haben sich eine Wohnung gemietet und haben die eingerichtet auf Kosten von ihrem Sohn. Geldes. Na genau. Super, was sind das denn für Eltern? Ja, das wurde noch besser. Man muss dazu mal irgendwie ein bisschen die Vorgeschichte kennen. Er hat mit seiner Mama und seinen zwei Brüdern und seinem Stiefvater in einer Wohnung gewohnt und wurde eben oft sexuell missbraucht von dem Stiefvater. Mhm. Wurde im Keller, so gesagt, eingesperrt. Und dann ging es eben ganz schlecht dadurch. Und dadurch haben sich halt so ein paar psychische Sachen entwickelt bei ihm. Das heißt, er hat ganz tolle Angstzustände. Ich kann das mal ein bisschen erklären, das ist für einen Außenstehenden sehr schwierig. Durch diesen sexuellen Missbrauch sind eben Ängste da vor dem Schwulsein, mhm. Obwohl er weiß, dass es eben nicht so ist, aber mhm. es ist halt da. Es schwirrt irgendwie immer im Kopf rum, das könnte einfach so sein. Dann hat er ganz doll Angst vor dem Herzinfarkt und das mhm. schränkt ihn ganz schön im Leben ein. Wie alt war er, als der sexuelle Missbrauch stattgefunden hat? 7, soweit ich weiß. Und wie lange hat er angehalten? Bis 22. Bis 22? Bis 22, ja, weil er eben nicht wirklich rauskam aus der Wohnung. Und dazu muss man jetzt Moment, einfach mal... Moment, wie alt ist er jetzt? Jetzt wurde er 27. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, das richtig. Ist ja, ich kann es gerade nicht so schnell rechnen. Als ihr zusammenkamt, war das da noch mit dem Missbrauch? Genau, da hat er gerade seine eigene Wohnung gehabt. Nach 22 Jahren kam sein leiblicher Vater wieder, mhm. hat sich plötzlich dann so gesagt bei ihm gemeldet und hat dann erstmal auf ganz nett getan, hat ihn so gesagt da rausgeholt bei dem Stiefvater und hat mhm. ihm dann eine Wohnung verschafft und auch Arbeit. So und dann hat der Vater sich aber wieder an die Mutter rangemacht, so gesagt, und ist mit der Mutter dann in eine eigene Wohnung gezogen. Der leibliche Vater? Genau, der leibliche Vater. Und der Stiefvater war jetzt irgendwie abgemeldet? Der war abgemeldet. Der leibliche Vater und die Mutter, die haben dann auch auf seine Kosten das bestellt. Richtig. Jetzt genau. Nochmal zu dem Stiefvater. Hat denn dein Freund den Stiefvater angezeigt? Das hat er nicht gemacht. Also ich weiß, soweit ich das weiß, ging das halt damals, hat die Schule das irgendwie mitbekommen und er hat ja auch sehr an seinem Opa gehangen, der dann leider, wo er 16 war, verstorben ist. Also das war sein Papa-Ersatz im Grunde. Und der Opa halt, und der hat es damals irgendwie wohl gemeldet und dann kam mal das Jugendamt ins Spiel, aber wirklich drum gekümmert hat sich halt keiner. Gut, der könnte es ja heute noch machen. Ja. Und hat die Mutter das mitbekommen all die Jahre? Ja, die ganzen Jahre. Also sie hat sich auch nicht groß bemüht, auch mit seinen Krankheiten. Also er hatte da irgendwie Morbus Pertis, nennt sich das, glaube ich. Da hätte man was machen müssen. Dadurch hat er jetzt echt eine Bewegungseinschränkung. Also er läuft normal, aber man sieht es halt wirklich, wenn er humpelt. Also die Beine sind auch unterschiedlich lang. Mhm. Sieht ein Außenstehender vielleicht nicht, er weiß es aber und das belastet ihn doch alles ein bisschen. Ich bin ganz erschüttert, wenn ich das immer höre. Ich habe auch mit Frauen schon gesprochen, die auch bis 18, 19, 20 sexuell missbraucht wurden von ihrem Peiniger. Ja. Was für eine unfassbare Verletzung das ist und was für ein unfassbares Leid das ist und welche Macht die Vergewaltiger über diese Menschen haben, dass sie selbst wenn die Menschen, die Opfer, erwachsen sind, sich immer noch nicht manchmal trauen, da rauszugehen. Ja, das. Also ja, eine sehr traurige Vorgeschichte hat dein Freund. Ja, und wir haben uns dann eben kennengelernt und wie gesagt, dann kamen ja so nach und nach die Schulden durch die Eltern und ja, dann hat man eben auch irgendwann gemerkt, ihm geht's nicht gut, mir ging's auch nicht so gut. Mhm. Ich leide an einer Zwangsstörung, das liegt bei mir vielleicht daran. Also ich habe das auch schon seit ich 7 bin, ich habe aber eine ganz tolle Kindheit, also mir hat da an nichts gefehlt. Und ja, bei mir, ich weiß nicht, woran es direkt liegt, aber so richtig doll zum Auslöser kam es dann, als ich 16 war. Das war, kann ich einmal mal erzählen, so ein Vorfall. Ich hatte mich mal mit jemandem aus dem Internet getroffen, so naiv, wie man ja in dem Alter teilweise noch ist. Und ja, mit dem hatte ich mich in Berlin getroffen und wollte mit dem einfach quatschen. Mhm. Und er meinte dann, ob ich mit zu ihm gehe. Da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ja, und irgendwie ist der dann an seiner Wohnung vorbeigelaufen, hatte mich dann reingezogen in die Wohnung. Das war eine ganz merkwürdige Wohnung. Da lagen überall wirklich Matratzen in der Wohnung. Da lag ein riesenlanges Messer. Das kann man sich nicht vorstellen. Und dann hatten die eben ganz, ganz viele Fernseher da, dort. Also das war garantiert nicht so ganz was Legales. Mhm. Ja, und da kam es dann halt zu einem Vorfall. Das kriege ich nicht so ganz aus meinem Kopf, da ekel ich mich wirklich sehr vor mir. Das heißt, es gab auch was Sexuelles? Ja, es ist auch was Sexuelles, also keine Vergewaltigung direkt, aber ja, der hat, ich weiß nicht, ob der Türke oder Araber war, kann ich nicht ganz genau sagen, der hat, naja, sein Liebelchen da ausgepackt, mhm. Ich sag's jetzt mal, mhm. Eine bessere Formulierung habe ich da nicht, ja, und hat dann da ein paar Mal dran rumgedrückt, so gesagt, und hat mir das dann ins Gesicht geschmiert. Mhm. Ich bin dann weggerannt. Okay, das ist ja auch schon ein gravierender Vorfall. Ja, das war, glaube ich, auch der Auslöser, dass es mir wirklich danach so schlecht ging. Und von dem Tag an habe ich wirklich stundenlang immer geduscht, also mich oft gewaschen, konnte dann keine Türklinken mehr anfassen, hat mich auch irgendwie eklig gefühlt und unwohl und dachte irgendwie, Sex gehört zu Männern, das wollen Männer. Und also ja, und mein Freund war jetzt im Grunde der richtige, erste richtige Freund, mit dem ich dann so mehr oder weniger alles schön erfahren durfte. Ja, genau. Und ich wollt jetzt auf deinen Einstiegssatz zurückkommen. Das ist eine Erfolgsstory, unsere Liebe. Warum? Ja, wir haben dadurch eine ganze Menge durchgestanden. Wir haben uns ja Kinder gewünscht, trotz dieser Angstsachen und so. Das wollen wir ja doch da ein bisschen raushalten. Und ja, wir haben jetzt inzwischen 2 Kinder. Die Kleine ist jetzt Gratulation. Ja, danke schön. Die Ältere wurde 3 Jahre alt und die ganz Kleine ist jetzt 1 Monat. 2 sollten es sein. Es sollten auch 2 Mädchen sein. Und ja, ich habe einen ganz, ganz tollen Mann, der auch ein ganz toller Papa ist und sich ganz viel Mühe gibt. Da bin ich wirklich stolz drauf. Und morgen hat er auch endlich wirklich nach den ganzen paar Jahren, die wir jetzt zusammen sind, seinen ersten richtigen Arbeitstag wieder. Und super. Aber ja, du leidest unter Panikattacken und er ist ja nun auch gebeutelt durch seine Vergangenheit. Wirft das nicht Schatten auch auf eure Beziehung? Ja, also die Panikattacken hat er. Ich habe halt diese Zwangsstörung. Die Zwangsstörung, entschuldige. Die Panik, genau. Ich habe es aus dem Durcheinander gebracht. Entschuldige. Nee, alles gut. Es ist manchmal sehr schwierig. Also bei mir äußert sich das so. Also wir versuchen das ganz, ganz weit von den Kindern so ein bisschen fernzuhalten. Das heißt, ich muss immer viel auf sehr Hygiene achten. Also die Wohnung ist wirklich blitzblank. Da gibt es keinen Krümel. Und wenn da einer ist, dann wird sauber gemacht. Trotzdem versucht man sich ja zusammenzureißen, weil wir wollen einfach nicht, dass die Kinder das Große mitkriegen und die sollen eben nicht mit sowas aufwachsen. Die sollen normal aufwachsen, ohne. Genau, die müssen sich das nicht abgucken. Also irgendwann werden wir das vielleicht auch mal erklären, dass es sowas ist. Und falls, ich meine, vielleicht ist sowas auch ein bisschen genetisch bedingt, ich weiß es nicht. Wart ihr beide denn parallel bei Therapeuten im Laufe der Jahre? Ja, also bei mehreren inzwischen schon. Es kam ja auch so zwischenzeitlich, wo wir noch nicht die Kinderplanung dann hatten, so ein wenig Depressionen mit dazu und sowas eben alles. Und ja, gerade durch das Geld, ich meine, wenn man so jung ist und... Ja, ich bin ganz begeistert, Franzi. Du sagst immer so beide, ja, da kommen da Depressionen dazu und so. Ich finde wirklich sehr, sehr toll und ich habe großen Respekt davor, wie ihr euer Leben in den Griff bekommen habt mit doch sehr schwierigen Vorzeichen. Ja. Vor allen Dingen, was du von deinem Freund erzählt hast, das ist ja nun erschütternd. Ja. Und dann sich zu finden und zusammenzuraufen und trotz der Schatten, die einem auch so begleiten, doch so eine fröhliche Ausstrahlung zu haben wie du, finde ich ganz toll, muss ich sagen. Super. Ja, danke schön. Ganz toll. Und dann 2 Kinder, gesunde Kinder auf die Welt zu bringen und versuchen auch die Kinder in ein normales Leben zu führen. Das sind auch die absoluten Wunschkinder. Das ist auch wirklich das, was einen richtig dann hält und wo man, ich glaube, die beiden sind auch so der Grund, warum man sich wirklich so extrem zusammenreißt und wie gesagt, ich bin ganz stolz, morgen fängt er seinen ersten Arbeitstag wieder richtig an. Ich hoffe, er steht das durch. Ich glaube an ihn da. Und, weißt du, was ich gerade so gedacht habe? Gut, ihr habt Therapien gemacht, das ist ja auch in Ordnung. Aber die beste Therapie seid ihr wahrscheinlich füreinander. Ja. Und eure Familie. Ja. Und jetzt die Kinder noch. Genau. Super. Also, das ist wirklich toll. Ja. Allerdings, Franzi, nur noch einen Hinweis, den möchte ich schon noch sagen. Das, was du von deinem Freund erzählt hast, finde ich wirklich sehr schlimm. Gib ihm doch mal zu bedenken, ob er nicht doch, es muss ja nicht gleich morgen sein, aber in absehbarer Zeit diesen Mann anzeigt. Dafür war es zu schlimm und solche Menschen darf man eigentlich nicht laufen lassen. Ja. Wenn er dafür nicht stabil genug ist, muss er das mithilfe eines Therapeuten machen. Also ich habe mit ihm schon darüber gesprochen und er möchte das auf gar keinen Fall machen, weil er einfach jetzt endlich vorankommen möchte und er möchte nicht wieder in sowas Negatives blicken. Okay, gut, dann muss man das auch akzeptieren. Jetzt geht das Wohlbefinden des Opfers geht vor. Wenn das Opfer jetzt sagt, ja, ich möchte da nach vorne gucken und nicht alles wieder aufwühlen von damals, dann gilt es, das zu respektieren. Vielleicht denkt er in ein paar Jahren anders. Dann kann man es immer noch machen. Ja. Ja. Liebe Franzi, danke für deinen Anruf. Ja, ich habe noch eine Frage. Ja. Dieser wunderschöne Elch im Hintergrund, den finde ich immer total klasse. Wo kriegt man den her? Das ist übrigens kein Elch. Das ist kein Elch, sondern ein weißer Hirsch. Ja, okay. Und dieser Hirsch ist ein Geschenk von meinem langjährigen Mitarbeiter Roland Lohr, den er mir vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, geschenkt hat. Und dann haben wir ihn hier in der Sendung aufgestellt. Ich kann dir nicht sagen, woher man den bekommt. Der ist echt klasse. Aber wir haben vor, diesen weißen Hirsch am Ende des Jahres, wenn diese Sendung aufhört, für einen guten Zweck zu versteigern. Ja. Dieser Hirsch hat tausende von Sendungen hier im Radio und Fernsehen gestanden. Und vielleicht magst du mitsteigern. Gerne. Also der ist klasse. Das geben wir rechtzeitig bekannt. Super, das wäre prima. Liebe Franzi, schöne Grüße an deinen Liebsten. Ja, mache ich. Und danke. Dir und wir deine... würden uns noch über ein Autogramm sehr freuen. Gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, vielen Tschüss. Dank. Tschüss, Franzi, ciao. Und hier ist nach Franzi Frank. Hallo Frank. Hallo. Hallo Frank, du bist 54? Ja. Sehr gut. Was ist der Grund deines Anrufes, Frank? Ach, eigentlich ist es mir ein bisschen peinlich, dass ich anrufe, weil... Naja, ich weiß, mir muss kein Rat mehr. Ich wollte dich mal fragen, weil du wirklich so einfühlsam bist und so viele gute Ratschläge verteilst, dass ich dachte, Mensch, jetzt rufst du einfach mal Domian an. Puh, irgendwie, ich grübel und grübel und grübel und ich komme nicht weiter. Und zwar jetzt darum, ich muss mal ein bisschen ausholen. Mhm. Und zwar ging es darum, meine Mutter, die ist dement und die hat ihre eigenen Eltern verloren, als sie selber 17 war. Mhm. Das heißt, sie hat mich mit 18,5 bekommen, hatte eine verdammt schlechte Ehe, die habe ich ja nur mitgekriegt, mit Alkohol und Prügelei. Mhm. Und danach habe ich gedacht, gut, die Kindheit war schlecht, die Ehe war schlecht, jetzt musst du ja selbst einen guten Lebensabend bereiten. Dann ist sie aber dement geworden und psychologische Behandlung etc. Bist du das einzige Kind? Ja. Ja. Und 2001 ist der Vater verstorben und dann habe ich alles in Angriff genommen, sprich Pflegedienst, Tagesstätte etc. Und habe auch Freitag, Samstag, Sonntag also Vorbereitungen gemacht, gekocht und die Wohnung geputzt, Wäsche gewaschen und so weiter und so fort. Mhm. Aber die Abdeckung des Pflegedienstes war eben nicht mehr so gewährleistet, dass man eben sagen konnte, sie hat mich ja auch tausendmal angerufen, sie war dehydriert, ich habe in Reinickendorf gewohnt und da musste ich nach Kreuzberg ziehen, weil ich gesagt habe, nee, kann ich jedes Mal hierher fahren ins Krankenhaus, ins Oberkrankenhaus und sie dann immer wieder abholen. Also bin ich hierher gezogen, dachte ich, ich bin gleich eine Station entfernt, damit ich gleich nah an ihr dran bin. Entschuldigung. Und jedenfalls, jetzt ist es so weit gekommen, dass sie auch gestürzt ist, schwer gestürzt ist und danach... Und du bist noch berufstätig gewesen, oder? Nee, berufstätig bin ich nicht, weil ich das immer wieder hinausgezogen habe, weil ich gedacht habe, wenn du jetzt Arbeit hast und sie ruft dich in der Nacht an, das ist ja im Prinzip schlimmer wie ein Kind. Ein Kind, da weißt du, irgendwann ist es groß und wird erwachsen und geht zur Schule etc., aber beim Dementen ist es ja rückläufig. Mhm. Und in der Hinsicht halte ich mich gar nicht, ja? Wie ist die Lage denn jetzt? Ja, die Lage ist so, und die mich jetzt bedrückt, ist folgende, dass ich sie ins Heim gebracht habe. Das heißt, was heißt ins Heim gebracht? sie war ja mindestens einmal im Jahr im Krankenhaus. Mhm. Und da hat mich jedes Mal die Sozialstation gefragt, sagen Sie mal, wohnt Ihre Mutter immer noch zu Hause? Das mhm. kann ja nicht der Normalfall sein. Mhm. Habe ich gesagt, ja, sie ist zwar dement, aber sie ist nicht entmündigt. Mhm. Ich kann ja nicht über ihr Schicksal bestimmen. Mhm. Sie will nicht ins Heim und dementsprechend habe ich die... Aber sie hat eben zu Hause auch eben alleine gewohnt, ne? Richtig. Genau. Mhm. Im vierten Stock mit Gastherd und so weiter und so fort. Da waren die natürlich besorgt im Krankenhaus. Na natürlich, mit mhm. Recht eigentlich auch. Mhm. Und ich habe aber immer gedacht, Menschenskinder, ich wollte nicht so bevormundend sein wie mein Vater oder wie in der Vergangenheit ihr war denn Bruder. Für dich, war denn mal für dich eine Option, Frank, dass du mit ihr zusammenziehst? Das konnte ich nicht. Warum? Das konnte ich nicht. Nee, weil zusammenziehen war, das Verhältnis war dementsprechend schlecht, dass ich bin ausgezogen ungefähr 1900, als ich meine Lehre angefangen habe. Nee, ich meine, zusammenziehen, nachdem sie jetzt so erkrankt war, dass du sie zu Hause betreust. Nee, ich glaube, darum habe ich ja den Pflegedienst und die Tagesstätte eingeschaltet. Mhm. Sie war ja unter Obhut. Mhm. Tagesstätte war zweimal die Woche, Pflegedienst kam jeden Tag, dreimal. Okay. Aber wenn du hingezogen wärst, wärst du halt den ganzen Tag da. Ich frag nur so, ob nee, das... Ich konnte nicht in die Wohnung ziehen, weil da war mein Kinderzimmer und die ganze Umgebung, wo ich diese furchtbaren Sachen erlebt habe. Ah ja, das verstehe. War für mich nicht mhm. möglich. So. Also habe ich folgendes, also ja, habe ich alles eingerichtet. Jetzt ist die Mutter in einem Heim und wird dort betreut. Ja. Und du hast ein schlechtes Gewissen. Ja, und zwar aus der folgenden Sache heraus, weil ich ihr gesagt habe, da sie ist seit 14. Mai ist sie in dem Heim mhm. und ich habe gesagt, ist eine Reha, also sie ist bei der Reha. Mhm. Mein Vater war ja damals, mein Vater ist ja auch verstorben, früh mit 2001. Und dahin geht das ganze Desaster los. Als er verstorben ist, sie hat ja nie was selbstständig gemacht. Sie ja. war damals schon in psychologischer Behandlung. Okay, du hast ihr jetzt erklärt, sie ist in einer Reha-Behandlung. Ja, genau. Und hat sie denn das so angenommen, akzeptiert? Ja, von mir schon, aber der Pflegedienstleiter hat gesagt, wir müssen die Wahrheit sagen, weil ja auch die Leute, die da vor Ort sind, die Bewohner, die sagen ja, oh, das ist ja hier keine Reha, das ist ja ein Seniorenheim. Wie weit also, ist die Demenz denn fortgeschritten? Kann man ihr das überhaupt noch so erklären? Sie hat Pflegestufe 2. Mhm. Ja, sie hat Pflegestufe 2 und die Demenz ist recht weit fortgeschritten. Sie kann mich zwar erkennen, aber trotz alledem, jetzt haben die schon improvisiert, weil sie immer ihre Schlüssel sucht. Wissen Sie, und das Schlimme, jetzt muss ich dazu sagen, das Schlimme, warum ich überhaupt anrufe, ist der Punkt, der mich so bedrückt, ich komme mir vor wie so ein Schwein, ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Und zwar jetzt darum, ich habe sie da reingeschleust, mhm. sie hat zwar unterschrieben, weil sie wusste, was los ist, mhm. unter diesen Bedingungen, unter diesen Prämissen, die ich gestellt habe, aber ich habe die Vorsorgevollmacht und mhm. die Betreuung zur Verfügung. So, das heißt, sie ist jetzt da reingekommen unter der Prämisse, dass sie in der Reha ist. Ich verstehe, und dass sie nach Hause kommt. Du fühlst dich wie ein Schwein, weil du sie hinterrücks quasi da eingeschleust hast. Ganz genau. Und vor drei Tagen, also letzte Woche, war die Entrümpelung der Wohnung. Das war für mich schon wie so ein Todesfall. So, gestern oder vorgestern. Jetzt muss ich was sagen. Ja? Ist ganz dringend, das möchte ich sagen, weil die Sendung nicht mehr so lange dauert. Ich habe den Fall jetzt verstanden. Ich kann auch deine Gefühle verstehen als Sohn, dass du dir da irgendwie schäbig vorkommst. Aber ich glaube, man muss immer das Motiv sehen. Du willst doch das Beste für deine Mutter. Und richtig. So, du willst das Beste für deine Mutter. So, und das ist für mich entscheidend. Du bist jetzt nicht einer, der einfach seine Mutter loswerden will, sondern du machst dir Gedanken und du willst das Beste für deine Mutter. Und oftmals in einer solchen fortgeschrittenen Form der Demenz ist es das Beste, wenn sie in gute Pflegehände kommt. Und wenn du sie dort weiter regelmäßig besuchst und betreust in dem Altenheim, ich glaube, dann hast du deinen Dienst an deiner Mutter gut erfüllt und du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Okay. Es ging ja nicht anders, wie du es mir jetzt gerade beschrieben hast. Hm. Das ist für mich entscheidend. Ich würde genauso denken wie du, dass man als Sohn, dass einem das Herz zerreißt, wenn man das sieht. Aber entscheidend ist das Motiv und entscheidend ist, dass es ihr gut geht und dass sie sich dann daran gewöhnt und dass du oft bei ihr bist. Du musst natürlich oft bei ihr sein. Ja, okay, dann mach ich ja. Lieber Frank, dennoch rufen wir dich nochmal, ich will dich jetzt hier nicht so abbügeln, wir rufen dich gleich nochmal zurück. Einverstanden? Ja, das ist okay. Vielen Dank. Da liegst du auf und wir melden uns gleich wieder. Tschüss. Herzlichen Dank, ja. Ciao. Dankeschön. Tschüss. In der Technik Martin Dannhauser. Und nochmal der Hinweis auf morgen. Ich hoffe, dass wir morgen pünktlich sind. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Mit dem schönen Thema Fußball. Ich möchte gerne, ja, ich möchte mit euch über alles reden, was mit Fußball zu tun hat. Seid ihr leidenschaftliche Fußballer? Seid ihr Fußballhasser? Seid ihr vielleicht heimlich schwul und Fußballer? Ich würde gerne mit euch darüber reden. Wir können morgen über alles reden. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich bin sehr gespannt, freue mich auf euch und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.